Vielen Dank, Ecki. Ja, also die Idee hier zu diesem Symposium etwas beizutragen, ist schon ein bisschen älter, so wie die Idee zum Symposium selbst, wie das Programmheft ja ganz schön beschrieben und erklärt ist, und hat dementsprechend viele Stadien durchgemacht, was das mal sinnvollerweise sein könnte. Es gibt ein Stadium, das ist der alte Vortragstitel, der so eine Weile so durchs Internet kursierte, der hieß I Fought the Law and the Law Won. Davon ist nicht mehr viel übrig, aber ganz am Schluss kommen so ein paar Elemente davon. Dann gab es einen Entwurf, den ich so vor 2-3 Monaten gemacht habe, dessen Resümee in der im Programmheft steht. Davon ist auch nicht mehr so viel übrig, aber von den Fragestellungen, die ich dafür formuliert habe, gehe ich eigentlich aus. Nur, dass es sozusagen dann jetzt noch wieder andere Themen geworden sind. Nicht zuletzt auch noch mal unter dem Eindruck der gestrigen Vorträge, auf die ich mich auch ein bisschen beziehen wollte. Insgesamt hat der Vortrag so 3 Teile. Ich will kurz sagen, um was es in den einzelnen Teilen geht, weil ich jetzt keine Zwischenüberschriften mache, sondern einfach so damit so ein bisschen das teilweise üppige Material strukturiert ist. Also im ersten Teil geht es darum, wie utopische Ideen von Musik um eine Idee von Wertlosigkeit, ökonomischer Wertlosigkeit herum entstehen oder entstanden sind. Also auch romantische Ideen von utopischer Musik. Dieser ökonomischen Wertlosigkeit steht eine andere, verwandte Idee gegenüber, ist aber nicht identisch, von einem außerökonomischen Wert von Musik, der sehr oft auch anthropologisch argumentiert, also mit den solipsistischen Musikerfahrungen, die man macht, wenn man angeblich vor sich hin trällert, wenn man durch den Wald alleine läuft, zum Beispiel. Und aber auch sozusagen deren Erweiterung in ästhetische und gesellschaftliche Erfahrungen mit Musikobjekten, die in Verbindung stehen sollen mit dieser angeblich primären Erfahrung von Musik. Das ist der erste Teil. Im zweiten Teil geht es darum, wie diese Logik des Einbringen, Partizipierens, aktiven Rezipierens, die ja auch immer verbunden ist mit diesem solipsistischen Musikerlebnis, diesem, was ich alleine mit der Musik mache, wie die gerade durch die billigen und sozusagen im außerökonomischen Sinne wertlosen Form der Popmusik aktiviert wurde, wie eine extrem ökonomische und außerökonomische Wertlosigkeit in der Popmusik eine aktive Rezeption und damit eine Popmusikkultur getriggert und in die Wege geleitet hat, die dann alles andere als wertlos war. Und im dritten Teil, oder drittens wird es darum gehen, wie diese Partizipations- und Aktivierungsmodelle der Popmusik zum kulturindustriellen Standard weit über die Popmusik hinaus geworden sind. Wie es dazu gekommen ist, dass wir nicht mehr in einer Gesellschaft des Spektakels, sondern in einer Gesellschaft der Partizipation leben. Und was daraus an Ausblicken für die aktuelle Musiksituation, ihre ökonomischen und ihre technologische Seite und ihre ästhetische und politische Seite auch folgen würde. Das sind sozusagen diese 3 Blöcke und gehen aber hier auch ineinander über. Musik hat keinen Wert. Das ist hier auf dieser Konferenz einerseits das Problem, andererseits immer wieder ein Ausgangspunkt der verschiedensten Überlegungen zum utopischen Charakter von Musik. Dass Musik keinen Wert haben sollte oder aber keinen Wert mehr, wenn in dieser Zustand tatsächlich erreicht ist, kann man also unterschiedlich bewerten. Man kann das gut oder schlecht finden. Natürlich ist auch der Einwand richtig, dass die Praxis der Musik nicht aus der Ökonomie herausfallen kann. Aber es macht einen Unterschied, ob wir, wie einige 100 Jahre der Fall, die ökonomische Bewertung der Musik an ein Objekt gebunden ist, eine Partitur, eine Aufzeichnung, eine Konzertkarte oder eben nicht. Eine zentrale Achse des marxistischen Denkens ist um die Unterscheidung von Tausch und Gebrauchswert gebaut. Die bekannteste Auflösung dieses Verhältnisses formuliert es als Kritik an der Dominanz des Tauschwerts über den Gebrauchswert im Kapitalismus. Nicht zu Unrecht ist aber auch immer wieder darauf hingewiesen worden, dass die in dieser Kritik vorausgesetzte Glorifizierung des reinen Gebrauchswerts sich in ideologischer Weise in einem Zustand der totalen Unmittelbarkeit des Gebrauchens hineinträumt, den es so auch in keiner Gesellschaft geben kann, die einigermaßen funktional ausdifferenziert organisiert ist. Doch selbst ein solcher romantischer Gebrauchswert ist immer noch ein Wert, mithin ein nicht unmittelbar realisierter Gebrauch. Wert hat eine Sache, die ich aufbewahren kann oder mehrfach verwenden und deren Wert sich in unterschiedlichen zukünftigen Situationen realisieren lässt. Ob nun durch ihren Gebrauch oder im Tausch, bei dem sie dann ihre Besonderheit verliert und mit jeder anderen Sache vergleichbar wird, dies macht zunächst noch keinen Unterschied. Solange eine Sache Wert hat, muss sie über eine Dauer oder Wiederholbarkeit in Bezug auf die Realisierung des Wertes im Tausch oder im Gebrauch verfügen. Sie muss im weitesten Sinne Sache sein, Objekt sein. Es gibt Dinge, die im Gebrauch vergehen. Ihre Beschreibung wird meist in den Metaphern der Utopie gehalten. Als utopisch gilt berühmterweise das Leben der Vögel, wie es Matthäus 6, 26 beschreibt und wie es uns von einem alten Säufer in dem gleichnamigen Hitchcock-Film in Erinnerung gebracht wird. Die Vögel nämlich, die nicht säen und ernten müssen und nichts in Scheunen aufbewahren und dennoch ernährt werden. Dasselbe gilt für das Schlaraffenland, in dem die Dinge so auf den Tisch kommen, wie sie gebraucht werden, ohne dass vorbereitende Arbeiten und komplizierte Aufbewahrungslogistik zu leisten wäre. Doch selbst in diesen Beispielen idealer Verhältnisse sind die kostenlosen und aufwandfreien Konsumvorgänge doch immer auf eine gnädige Natur und eine natürliche Produktion angewiesen. Nicht wir selber bringen mühelos und als Antwort auf unsere kleinsten Launen und Wünsche all diese Dinge unseres unmittelbaren Gebrauchs hervor. Es sind andere Instanzen einer verzauberten Welt, die Götter, ein Zauberspruch, die Natur. Noch eine Stufe utopischer im Vergleich dazu ist die Ausgangssituation der Musik in dieser romantischen Vorstellung. Ich ergreife ein Instrument und produziere eine Kette von Tönen. Und ich ergreife dazu nicht mein Instrument, ich tue das einfach nur mit meinem Körper. Diese Töne verzaubern mich und meine Umgebung während der Zeit ihrer Produktion. Irgendwann ermatte ich, die Töne hören auf und die Verzauberung ist vorbei. Mein immer wieder gern vorgebrachtes Lieblingszitat zu diesem Zusammenhang findet sich auf derselben Radioaufnahme von Radio Hilversum, auf der auch das letzte Konzert Eric Dolphys enthalten ist, bevor dieser 1964 in dieser Stadt, in der wir uns gerade aufhalten, starb, weil niemand seinen Typus von Diabetes behandeln konnte, der nur bei afrikanischstämmigen Leuten vorkommt. Dolphy sagte in dieser Aufnahme: "Music, once it's in the air, it's gone. You can never recapture it again." Dieser Paradox, dass wir das über eine Aufzeichnung wissen, ist vielleicht das Thema. Was ich produziert habe, ist restlos verschwunden. Es hat keinen Wert gebildet. Aber es war auch nicht auf gnädige Natur und die Wunder des Schlaraffenlands angewiesen. Ich war es. Ich habe in meinem Talent, meinen Fähigkeiten, also dem, was mir als Mensch so zur Verfügung steht, etwas zum Ausdruck gebracht, also inneren Zuständen, die sowohl auch allein meine eigenen sind, deren Form aber allen anderen Menschen von ihren inneren und total subjektiven Zuständen her vertraut sind, eine solche Form verliehen, die darüber nun auch für andere verständlich und womöglich deswegen schön ist. Ich habe mich als menschliches Wesen in seiner Dialektik aus einzigartigem Individuum und kollektiven sozialen Gattungswesen realisiert und ich bin dabei ganz ohne Ökonomie ausgekommen, ohne Verdinglichung, ohne Wertbildung, ohne Tauschwert, ohne Lagerung, ohne Kosten, ohne Gewinne, ohne das Kalkül von zukünftig vergehender Zeit, also ohne Spekulation, ohne Zins und sekundäre Wertbildung, ohne Verwertung. So komplett utopisch ist die Musik, oder besser, in so einem hohen Grade utopisch ist die Musik, wenn es sie als Musik an sich geben könnte. Doch diese Vorstellung, dieses Wissen ihrer oder Träumen ihrer primären Unabhängigkeit und ihres potenziellen Solipsismus spielt auch in jede realistische, vermittelte Idee von Musik hinein. Vergleichen wir sie mit anderen Künsten. Auch die bildende Kunst kennt einen utopischen Gehalt, entweder in ihrer Vergangenheit, als diese in der Kraft lag, die Kunstgegenstände in religiösen Ritualen hatten, oder im Kult des Originals, bei dem dessen auratische Kraft in der indexikalen Verbindung mit seinem Schöpfer besteht, sei es eine Verbindung mit dem verehrten künstlerischen Genie und seiner besonderen Verbindung zur Natur, sei es in Fällen wie der wirchende Guadalupe oder dem Schweißtuch der Veronika eine Verbindung mit Gott oder seinem Sohn selbst. Auch das Theater kennt verschiedene, wenn schon nicht utopische, so doch Entwürfe, die über ästhetisch erbauliche Funktionen hinausgehen, sei es die griechische Tragödie, die das Publikum kathartisch mit den Grenzen seiner Lebensmöglichkeit versöhnen soll, sei es das bürgerliche Theater als Anstalt der Aufklärung. In dieser Reihe fällt auf, dass der Utopie der Musik, wie ich sie beschrieben habe, eine Radikalität eignet, die den anderen idealen Funktionen der Künste abgeht. Die anderen Künste formulieren zwar Maxima oder Optima in Bezug auf eine Funktion einer Kunst, also in Bezug auf eine Funktion gehen sie sehr weit, aber immer im Verhältnis zu emergenten oder auch etablierten gesellschaftlichen Regeln, nicht als deren nun tatsächlich utopische Aussetzung. Man könnte also sagen, dass eine so formulierte Utopie der Musik, die sie tatsächlich von der Ablehnung des warenproduzierenden Kapitalismus herschreiben ließe, eine relativ moderne Beschreibung eines Urzustandes wäre. Und modernen Beschreibungen von Urzuständen gegenüber ist man nicht zu Unrecht ein bisschen skeptisch. Gerade solche Utopien, die eine Aufgabe der Künste aus einem Urzustand heraus ableiten, zeichnen sich ja oft als besonders unbrauchbar und romantisch aus. Ja, wir kennen dies als eine ausgesprochen reaktionäre Denkfigur, ein Stadium gesellschaftlicher Differenzierung von einer archaischen Idee von Entdifferenziertheit aus zu attackieren. Doch auch und gerade diese Kritik an einem reaktionären Utopismus trifft diese verklärte Utopie der Musik dann doch wieder nicht. Und zwar aus einem guten Grund. Der gute Grund ist der, dass gerade die Formulierung und Beschäftigung mit dieser Utopie eigentlich erst in der letzten Zeit, nämlich im 20. Jahrhundert und dann noch einmal besonders in den ersten Jahren des 21., seiner Realisierung viel näher gekommen ist als je zuvor. Es gibt also sozusagen gerade bei einem solchen Musizieren Fortschritte, also bei einem Musizieren, das sich unmittelbar an solchen Idealen orientiert, so irre diese Ideale sein mögen. Und das gilt insbesondere für diejenigen Versuche, die diese Ideale dann auch, zu diesen Idealen auch einen gesellschaftlichen Charakter entwickeln wollen. Ich sage dazu gleich noch mehr. Aber ich meine natürlich das gesamte weite Feld von freier Musik, die es in allen Musikgattungen mittlerweile gibt. Darüber hinaus hat dies noch eine andere Seite. Diese merkwürdige Utopie ist sozusagen immer dann real, wenn irgendjemand für sich und eine nähere Umgebung musiziert, wenn die Sozialität der Musik, wenn schon nicht in ihren Formen und Formaten, so in ihren sozialen Gesten, sich als vorübergehend außerökonomisch herstellen lässt. I heard his refrain, when the signals changed, he was playing real good for free. Wie es Joni Mitchell 1969 in For Free über einen Straßenmusiker formulierte. Es ist da in diesem Song so laut auf der Straße, dass man ihn nicht hören kann, aber in dem Moment, wenn die Ampeln umgeschaltet werden, der Verkehr kurz innehält, kann sie den Refrain hören. Der war sehr gut und umsonst. Die gesellschaftliche Seite dieser scheinbar privaten und allenfalls eremitenhaften Art von Musikproduktion, die zugleich und dennoch versucht, die Wertlosigkeit im oben beschriebenen Sinne zu erhalten, wäre das Entstehen von Formen, die das durch keine vorangehende Anweisung, kein Ding und kein Protokoll bestimmte Musizieren als Zusammenspiel realisieren helfen, als kollektive und kooperative Produktion. Hier haben eben durch Aleatorik und freie Improvisation, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den unterschiedlichsten Musikkulturen sich entwickelt haben, reale Praktiken Erfahrungsgewerte gewinnen können, natürlich auch von den allenthalben entstehenden Hindernissen und Grenzen solcher Praktiken, zumal wenn sie professionell durchgeführt werden sollen. Aber Musik, die ihrer Verdinglichung zu entkommen versucht hat, wenn sie es denn gab, vor dieser Zeit, also vor diesen jüngeren Entwicklungen, kaum ein Bewusstsein von sich selbst und ihrer gesellschaftlichen Natur gehabt, ja haben können. Denn die Voraussetzung dafür wäre ja auch der anwesende Druck einer Musikaufbewahrung und einer Musikverwertung und der Bestand vor der Entstehung der Musikindustrie und deren technische Voraussetzung für zum Beispiel ländliche Kulturen, so hat es zumindest den Anschein, nicht. Der Fiedler auf dem Volksfest hatte selbstverständlich nicht die Idee, eine befreite, der Verdinglichung widerstehende Musik zu spielen, sondern ging ganz in der sozialen Funktion seiner Musik auf, die Mädchen zu beeindrucken oder umsonst mit Getränken versorgt zu werden. Zugleich hat aber genau dieser Fiedler auch nicht in dem Sinne aus dem Nichts eine nur für die Dauer ihrer Performance existierende Musik produziert. Er lebt in einem Universum, in dem die normativen Festlegungen noch massiver existieren als dort, wo Konservatorien in der Interpretation von Partituren festlegen, was richtig und falsch ist. Es gibt zwar kein materiell vorhandenes Ding, das als Partitur oder beispielhafte Aufnahme aus der Musik ein Objekt macht in der Welt des Fiedlers, das man Handeln also ökonomisch verwerten kann, aber in diesem vorökonomischen Zustand wird ein anderer Druck entfaltet. Der amerikanische Copyright-Aktivist Lawrence Lessig reist seit einiger Zeit mit einem Vortrag um die Welt, an dessen Anfang ein Bild aus der Zeit um 1900 steht, das einen Vater und seine Söhne vor einem rustikalen Anwesen beim gemeinsamen Musizieren und Singen zeigt. Für Lessig zeigt es ein goldenes Zeitalter, als Musik noch eine Aktivität und nicht reiner Konsum war. Ein goldenes Zeitalter, dessen Renaissance er in lustigen YouTube-Collagen und anderen Erscheinungen, die er ein bisschen in Verkennung der musikalischen Remix-Kultur Remix-Ästhetik nennt, erreicht sieht. Schaut man aber genauer hin, kann man auf diesem Bild, gerade auf diesem Bild, zunächst mal weniger freies Musizieren sehen als das Gesicht des Patriarchats. Man sieht einen autoritären Vater, der seinen Söhnen, womöglich sogar liebevoll, das macht da keinen so großen Unterschied, erklärt, was richtig und falsch ist in Bezug auf die Tradition. Diese verkörperte Autorität, das in alltäglichen, unmarkierten, als natürlich verbuchten Gesten vermittelte Wissen von einer richtigen Musik und den richtigen Mitteln, sie herzustellen, stellt, das wäre zumindest zu erwägen, eine viel massivere Stillstellung und Fixierung von Musik dar als jede Verdinglichung durch ein Musikobjekt. Die Verdinglichung von Normen distanziert diese wenigstens ins externe Objekt und stellt so einen Fortschritt zu deren im buchstäblichen Sinne Verkörperung dar. Auch wenn Romantiker der Folklore dieses sich auch wünschen mögen. Ein bisschen anders liegen die Dinge allerdings, wenn ein solches verkörpertes Wissen zu einer Kultur des Widerstands gehört. Allerdings auch nur ein bisschen anders. Wir kommen darauf noch zurück. Wir können also davon ausgehen, dass die absolut wertlose und von Wert, Verwertung und Fixierung freie Musik eine zwar oft in die Vergangenheit projizierte Vorstellung ist, ihren eigentlichen Ort als Thema zumindest in der Gegenwart und der Zukunft haben müsste. Nicht nur, weil sich das für eine Utopie so gehört, sondern weil es sie eben außer in Arkadien nie als gesellschaftliche Praxis gegeben hat. Auf der anderen Seite hat es sie womöglich immer wieder als in einem antidisziplinarischen Sinne gesellschaftsabgewandte Kommunikationsform gegeben, als das Lied, das man vor sich hinsingt, die Fantasie, mit der man seine Wege rhythmisch strukturiert, den Drone, den man unter Ausnutzung des eigenen Körpers als Resonanzraum anschwellen lässt. Und aus dieser Erfahrung und ihrer kulturellen Akkumulation hat Musik und musikartiges Verhalten den Ruf erworben, Kontakt zum Innersten aufnehmen zu können. Aus jenen nie zu Objekten geronnenen unzähligen einzelnen Momenten, wenn einzelne und kleine Gruppen jenseits von Musikobjekten und gesellschaftlicher Indienstnahme Musikerfahrung gemacht haben. Musikerfahrung, die also noch vor ästhetischen Erfahrungen liegen. Denn ästhetische Erfahrungen haben immer mit Objekten und exterioren Dingen zu tun. Aber diese reine, in Anführungszeichen reine, oft solipsistische Musikerfahrung gehört noch nicht in die Ordnung der Künste, was ich ohne Bewertung sage, kann aber natürlich als Voraussetzung dafür angesehen werden, dass eine ästhetische Erfahrung mit Musik dann möglich wird. Es gibt aber da sozusagen ein vorästhetisches Stadium. Es ist so etwas anderes entstanden, das man auch einen Wert nennen könnte. Im Rahmen oder im Zuge dieser präästhetischen oder protoästhetischen Erfahrung, eine Fülle der individuellen und kollektiven Musikerfahrung, die sich aus Momenten der Übereinstimmung von Zeichen und bezeichneten Speisen, aus Momenten, in denen man sich selbst zu verstehen glaubt, zuweilen sogar verstanden zu werden glaubt. Diese Erfahrung ist wertvoll in einem ganz anderen Sinne. Nicht, weil tauschbar und oder für eine spätere Realisierung verfügbar, wie beim Wert im ersten Sinne, sondern in dem Sinne, dass es ein hohes Gut auf einer Skala von anderen nur bedingt ökonomischen und nur bedingt objekthaften Gütern darstellt, wie Gesundheit, Liebe, Gerechtigkeit etc. Um im ersten Sinne ökonomisch verwertbar zu werden, muss Musik auch immer wieder sich auf die Erfahrung, die im zweiten Sinne mit einem Wert der Musik gemacht werden, beziehen. Muss diese simulieren, anreißen, ja womöglich gar tatsächlich zur Verfügung stellen. Dennoch muss man diesen außerökonomischen Wert, dieses Gut, das aus diesen protoästhetischen Erfahrungen gewonnen wurde, unterscheiden von der utopischen Wertlosigkeit der Musik im ökonomischen Sinne. beide können einander stützen. Es wäre aber auch möglich, die Erfahrung des außerökonomischen Wertes, des hohen Gutes, dann zu machen, wenn man ihn nicht mit einer Musikpraxis macht, die im Sinne der am Anfang des Vortrags vorgestellten Kategorie einer wertlosen Musik funktioniert. Man kann dies auch mit Musikobjekten und Musikwaren erfahren oder mit davon geprägten musikalischen Formaten. Die ästhetische Erfahrung macht man dann sowieso erst als solche, bei denen per Definition immer eine Öffentlichkeit und eine Subjektivität zusammenkommen. Man kann sie sozusagen nur mit Objekten machen. Die Ideologie der bürgerlichen Gesellschaft will es aber nun, dass ein hohes Gut im zweiten Sinne keinen ökonomischen Wert im ersten Sinne haben darf. Also will sozusagen diese Kategorie nur aufnehmen als voneinander getrennt. Zugleich aber hat dieselbe Gesellschaft einen Legitimationsdiskurs für den ökonomischen Wert entwickelt, für ökonomischen Wert in der Kunst, der seine Maxima, seine Spitzen immer genau über dieses nichtkäufliche, preislose begründet. Das ist in der bildenden Kunst besonders augenfällig. Eben genau über genau die Objekte, die obwohl Werte im ersten Sinne einen besonderen Preis haben, weil sie wie Werte im zweiten außerökonomischen Sinne sind. Dieses Problem ist oft beschrieben worden. Pierre Bourdieu hat darauf hingewiesen, dass eine gewisse spezifische Unbrauchbarkeit auch auf der ästhetischen Ebene sozusagen mit Absicht produziert wird, um das hohe Gut nur ja von jeder Anwendbarkeit, von jedem Wert im ersten, im ökonomischen Sinne zu unterscheiden. Und doch zahlt das Bürgertum natürlich für seine außerökonomischen Werte ganz ökonomisch. Es billigt ihnen einen Tauschwert zu, nur keinen Gebrauchswert. Hier begegnen sich also das hohe Gut ohne Wert aus der Utopie und der Tauschwert des bürgerlich preislosen, unbezahlbaren. Beide sind ohne Gebrauchswert. Das eine zwar in der Theorie ganz ohne ökonomischen Wert, aber in den meisten praktischen Situationen dann eben doch bezahlbar, nämlich teuer. Und in dem Maße, in dem es bezahlbar wird, natürlich auch nicht mehr ohne ökonomischen Wert. Die bürgerliche Kultur bewertet nichts so hoch wie diesen Bruch mit ihren ökonomischen Prinzipien, solange sie ihn denn noch in einem ökonomischen Sinn bewerten darf und kann. Dieser ideologische Umstand hat gleichwohl zu großen Freiheiten geführt und zu einer zwar nie sauberen, sozusagen buchstäblich ideologisch verunreinigten, aber doch sehr produktiven Ethik einer vom Verwertbaren möglichst gereinigten. Also in dem Maße, in dem es tatsächlich hohe Preise dafür gezahlt werden, dass man sich von der Verwertbarkeit frei macht, macht man sich tatsächlich von der Verwertbarkeit frei. Dann wird man zwar wieder verwertbar, aber der Weg dahin ist schon einer, der sich unterscheidet davon, von einem Zustand, in dem es diese Norm nicht gäbe. Das wurden dann die Avantgarden des 20. Jahrhunderts. Dennoch kam, oder gerade deswegen, aus einer ganz anderen Ecke, vom anderen Ende der Welt, die massivste Erschütterung dieser Ideologie und ihrer Praxis. Popmusik ist eine in den 50er Jahren, zumindest in meiner Redeweise, wie ich den Begriff Popmusik verwende, eine in den 50er Jahren erstmals wahrnehmbare Form sowohl industriell wie subindustriell produzierter Musik, die sich zunächst weder als Folklore noch als rein kulturindustrielle Ware wie der Schlager noch als Kunst beschreiben lässt. Ihre Mittel sind effektorientiert, oft sind es einzelne, für sich stehende Effekte, die dem Logo, dem kontextunabhängigen Zeichen der Werbung, näher stehen als klassischen Vorstellungen von Musik, irgendeiner Musik. Die musikalischen Elemente sind einfach und meist aus entweder lokalen oder sozial und politisch segregierten, ausgegrenzten Musikstilen übernommen, ohne aber, dass sie mit einer lokalen, kontextspezifischen Geste vorgetragen werden. Ja, sie werden oft mit einer gewissen ökonomischen Gewalt diesen Kontexten entrissen. Der nicht lokale Vortrag des aus dem lokal und damit begrenzt gültigen und nur begrenzt wertvollen herausgelösten riskiert einen Wertverlust im außerökonomischen Sinne bei einem nur geringen Wertzuwachs im ökonomischen Sinne. Er macht Globalitäts- und Universalitätsgewinne, die sich oft gar nicht ökonomisch realisieren lassen, aber in einer Deviation, um ein Wort von Heinz-Klaus Metzger von gestern Abend aufzugreifen, von der ökonomischen Absicht etwas anderes erreichen, nämlich Communities zu bilden. Popmusik beginnt damit, dass sie sich allereinfachster Mittel bedient, mithin meist billiger, leerer Mittel, durch häufige Nutzung leer geworden, ohne an den überlieferten Bedeutungen und rituellen Werten solcher einfacher Musik interessiert zu sein, die sie in ihren Herkunftskontexten gehabt haben mag. Die Mittel sind billig, sie sind nicht ganz wertlos auf der ökonomischen Ebene, aber auf der künstlerisch bewertenden Ebene. Und was sie auf der ökonomischen Ebene versprechen, ist der geringe Profit, der immer schnell entsteht, wenn man billig produziert, aber der gerade keinen langen Tail kennt, um ein Lieblingswort dieser Konferenz aufzugreifen. Die meisten musikalischen Elemente der Popmusik sind also vernutzte Musik, immer wieder verwendete und völlig entleerte harmonische und melodische Effekte, Außenweltgeräusche und eine Art Musik konkret als Soundlogos kommen hinzu und schließlich eine körperliche Zudringlichkeit durch Rhythmik und das performative Ausspielen der körperlichen Teile der Performance, wieder im Hinblick auf Wiedererkennbarkeit und schnelle Effektivität. Diese billige Musik setzt darüber hinaus mehr als jede technisch reproduzierte und aufgenommene Musik vor ihr auf die mit der technischen Reproduktion verbundenen Effekte. Sie ist überhaupt nur denkbar durch Tonträger und die Studioversion ist ihr zentrales Musikobjekt. Im Gegensatz zur Sessions dokumentierenden Aufnahme im Jazz, der Konzerte rekonstruierenden Aufnahme der klassischen Musik, deren zentrales Musikobjekt die Partitur bleibt, und im Gegensatz zum ethnografischen Field Recording, dessen Dokumente auf eine ferne oder verschwundene Lebenswelt verweisen. Die Studiodokumente der Popmusik verweisen nur auf sich selbst. Dennoch ist der zentrale Akt der Popmusik immer der Moment, in der ein realer Performer als ein Vertreter eines Studio-Recording-Musikobjekts erkennbar ist und dieses verflüssigt. Verflüssigung ist der entscheidende Punkt. Die Fortschritte der Musikentwicklung im bürgerlichen Zeitalter brachten Verfeinerungen und technische Entwicklung des Musikobjekts hervor. Das Musikobjekt, das im doppelten Sinne gegen Vorstellungen eines musikalischen Arkadiens verstieß, denn es definierte die Musik ja nicht nur, sondern machte sie auch verwertbar und ermöglichte es mit Copyrights zu handeln, bestimmt nicht erst seit der massenwirksamen Einführung der Grammophon-Schallplatte den Handel mit Musik. Waren Kompositionen zunächst Auftragswerke, so gibt es spätestens mit dem Aufstieg von Tin Pan Alley in der Zeit, eine kapitalistische Produktion. In der Zeit nach dem Sezessionskrieg wurde in den USA jährlich 25.000 Pianos verkauft und über eine geschätzte 500.000 von jungen Leuten lernten Klavier spielen. Dieses Lernen war ein Schritt weg von der traditionellen verkörperten Autorität des Vaters zur Autorität des Musikobjekts, der eben noch vor der Schallplatte massenhaft boomenden Sheet Music, also Partituren. Aber nicht nur die Auflagen von schon bestehenden Kompositionen nahmen zu und mit ihnen die Expansion des Musikverlagswesens. Manche neuen populären Kompositionen verkauften gegen Ende des 19. Jahrhunderts bis zu 5 Millionen Exemplaren. Man spricht ab ca. 1885 von der Tin Pan Alley und meint damit die 28. Straße in Manhattan, an der sich um diese Zeit die wichtigsten Musikverleger der USA ansiedeln. Dort werden aber nicht nur immer höhere Auflagen erzielt, sondern die standardisierte, taylorisierte, fordistische, arbeitsteilige Komponierweise erfunden. Komponisten schreiben quasi im Akkord, no pun intended, Songs. Sie sitzen in den Gebäuden der Verleger und klimpern einen tanzbaren 32 Takter nach dem nächsten heraus, darunter auch die Meisterwerke, die man heute zum Great American Songbook zurecht kanonisiert hat. Diese Songs bestehen schon auf der musikalischen Ebene aus Modulen und Versatzstücken, die im außerökonomischen Sinne komplett wertlos und ohne jeden Kontakt zu der als Innerlichkeit beschriebenen Idee, dem Konzept einer aus sich heraus entwickelten solipsistischen Musikalität sind. Sie entsprechen städtischen Gebrauchsformen und sie haben eine typische Austauschbarkeit an sich, die sich tatsächlich der Tauschbarkeit als Produktionsziel verdankt. Diese Produktionsstandards sinken in dem Moment weiter ab, indem sie sich nicht mehr auf die Produktion von zu spielenden Noten beziehen, sondern auf die Produktion von Schallplatten, die man vor allem über das Radio und dann irgendwann auch über das Fernsehen vermarktet. Die Jingles, Logos, Soundsignatures, die so zum Rohstoff der Popmusik werden, sind zunächst mal das Werbegeraffel der Radiosender. Es sind die billigsten, auffälligen Lärmquellen, die für Geld zu haben sind. Sie sind aber nicht nur die Rohstoffe der Popmusik, sie sind das Vokabular ihrer Umgebung, die Sprache, die man in ihrer Umgebung versteht. Sie können gar nicht anders, als dieselbe Sprache zu sprechen. Die so entstandene funktionale Musik mit ihren schnell begreifbaren Erkennungszeichen und ihren einfachen rhythmischen Attraktionen scheint nun eine maximale Austauschbarkeit erreicht zu haben. Nur noch flüchtige Emotionsreste, die kommen und gehen wie Blätter im Wind, scheinen sich vorübergehend an sie zu heften. Hier hätten wir sowas wie den angekündigten doppelten Tiefstand. Der ökonomische Wert ist gering, aber nicht unwichtig. Das heißt, die Ökonomie dominiert noch. Die Musikobjekte müssen nur in hoher Stückzahl produziert werden, um sich zu amortisieren. Sie müssen möglichst vielen Leuten ein bisschen bedeuten, aber niemandem zu viel. Und auch der nicht ökonomische Wert ist gering, bis nicht vorhanden. Genau in dieser jeder Hinsicht wertlosen Musik löst nun genau diese in jeder Hinsicht wertlose Musik löst nun die größte Begeisterung, die größten Ekstasen aus, die säkulare westliche Musik je ausgelöst hat. Wie ist das möglich? Die extrem einfache, voraussetzungslose, aber körperlich präsente, effektorientierte Musik entfaltete ihre Wirkung ohne rituelle und tradierte Rahmen von Musik und Musikalität. Sie bezog sich auf den Alltag und ließ sich in diesen einpassen. Gerade weil sie weder durch Bedeutung noch durch Voraussetzung etwas zu ihrer Erklärung beitrug, außer einer simplen, austauschbaren Wirkung, ermöglichte sie etwas mit ihr zu machen, sie aktiv einzusetzen. Doo-Wop, früher Rock'n'Roll, R&B, kam aus den relationalen Ästhetiken von Straßeneckenmusik, Kneipen und Clubleben und sie behielten diese Konnektivität auch, als sie ins Fernsehen kamen, nun aber Massen von Teenagern und anderen am Rande oder im Vorhof der gesellschaftlichen Integration etwas zu bedeuten anfingen. Dieser Moment, dieses Publikum, diese Musikobjekte, diese Waren bilden einen Nullpunkt der Kunst, einen Nullpunkt auch des Community-Buildings und auch der Folklore damit, ein Nullpunkt des außerökonomischen Werts und damit aber auch die Voraussetzung für einen Neubeginn einer grandiosen außerökonomischen Wertbildung. Simon Friss schreibt in Performance Rights sinngemäß, jetzt nicht über diesen Zustand, diesen historischen Nullpunkt, den ich hier zuspitze, sondern über populäre Musik im Allgemeinen und auch über ihre Gemeinsamkeit mit Sport. Aber ich erlaube mir, diese Beobachtung auf diesen Nullpunkt am Beginn der Popmusik zu übertragen. Friss schreibt, die Luft sei voll mit Werturteilen. User, Fans, Benutzer von Popmusik würden, und das haben sie mit Sportfans gemeinsam, ununterbrochen wertende Diskurse produzieren. Ihre ganze Kommunikation sei eine des wertenden Urteils. Es gibt sozusagen keinen einzigen Ausdruck einer Teilnahme, einer Beobachtung, die nicht eine Wertung enthält. Dies ist die Verflüssigung. Werturteile, Rankings, Listen, Fetische sind die aktive Auflösung von Musikobjekten, ja Musikverklumpung sozusagen unterster Kategorie. Aber gerade die lassen sich leicht auflösen und die neue Masse neuer, teilweise kaufkräftiger, teilweise halb integrierter junger Leute, Angehöriger von Minderheiten, findet unendliche Möglichkeiten zu solchen Aktivitäten. Bürokratische Rezeptionslisten und Tabellen und auf der anderen Seite auch existenzielle und sexuelle Übertragungen und riskante Lebensentwürfe. Hier an dieser Stelle folgt normalerweise ein Bekenntnis zu den romantischeren Formen aktiver Rezeption, eben den existenziellen Verflüssigungen, dem riskanten Leben und dem, was gerne Befreiung genannt wird. Und nichts dagegen. Aber auch die bürokratische und meist von unromantischen Nerds entfesselte Rezeptionsenergie entfaltet um 1960, aber auch um 1980 ein neues Wissen. Dass es bürokratisch aussieht, ließ sich ja zunächst auch nur von der Perspektive einer auf ganz bestimmte Weise ritualisierten Version bürgerlicher Kunsterfahrung so. Wo der reiche Mann Erbauung inszeniert, errichtet der Arme eine Bürokratie. Wer wäre so borniert, dem einen prinzipiell den Vorzug vor dem anderen zu geben? Es gibt Attraktivitätslogiken in der neuen Popmusik ab 1955. Sie ist nicht nur attraktiv, weil sie ökonomisch geringwertig und künstlerisch wertlos ist und damit frei für die Partizipation. Es gibt vor allem zwei zusätzliche spezifische Attraktionslogiken. Das Interplay zwischen Bildern und Klängen, das vor Fernsehen und Teen-Star-Industrie nie so inszeniert werden konnte. Und zweitens das Interplay zwischen indexikalen, phonografischen Aufzeichnungen körperlicher Spuren echter Menschen und deren Wiedererkennen auf echten Bühnen. Diese zwei Attraktionslogiken erklären vieles. Und die ersten hilflosen Selbstbeschreibungen und Mythen, die die Popmusik hervorbringt, insbesondere der vielgeschmähte Authentizismus, versucht zwar hilflos, aber eben genau diese Effekte zu beschreiben. Identität von Klang und Bild, reproduzierte Aufnahme und Liveübertragung, also immer wieder Identitäts- und Wirklichkeitseffekte. Es gibt noch andere Faktoren, auf die hier einzugehen, weder Zeit noch Platz ist, aber einer ist wichtig. Um ihn einzuführen, muss ich meinen Begriff der außerökonomischen Wertlosigkeit als sozusagen Bezugspunkt in verschiedenen Musikkulturen geringfügig korrigieren. Es gibt etwas, das dem, was ich hier in Anführungsstrichen Innerlichkeit genannt habe, der solipsistischen Seite an Musikerfahrung, am Spielen von und mit Musik, es gibt etwas daran, das dem Verfügen über Klänge entspricht, auch in der Popmusik. Dem Verfügen von Klängen im Sinne dieser utopischen Idee von Musik. Es gibt auch dort in der Popmusik hohe Güter, die keinen ökonomischen Wert haben, aber einen hohen anderen Wert. Dies ist im weitesten Sinne ein politischer Wert. Der außerökonomische Wert, den ich vorhin eingeführt habe, die Musik als hohes Gut, kennt ohne weitere Bestimmung nur das ohnehin heile, wenigstens einigermaßen heile, verfügungsberechtigte Subjekt. Alle anderen, alle ausgeschlossenen Außenseiter, aber auch manche entlegene Community kennt etwas anderes. Eine Dialektik aus sich geschützt fühlen in der Musik und ermutigt werden, durch dieselbe zunächst nur haltende, schützende Musik Schritte zu tun. Diese Verbindung sind akkumulierte, prekäre soziale Erfahrungen, die sich in musikalischen Formen wundersamerweise speichern lassen und auch dann nicht vergehen, wenn sie von uneingeweihten Außenseitern, Industriellen und anderen Unbefugten zur Popmusik zusammengeschustert werden. Und in diesem Sinne, aber auch nur in diesem Sinne, lässt sich in der Tat von Lagos lernen. Um kurz auf den gestrigen Vortrag von Kojo Eschen und Steve Goodman Bezug zu nehmen. Nicht die ökonomischen Praktiken des Ghetto, wie das in einigen Fragen anklang, nicht dessen Realität, auch nicht eine romantische gedachte Avanciertheit des besonders Prekären, sondern in dem Sinne dieser protoästhetischen Gehalte der Musik und ihrer Organisation lässt sich ja auch von Lagos lernen. Diese musikalischen Elemente aus Folk, Blues, afroamerikanischen und Einwanderermusiken haben um 1955 in Amerika alle diese Gemeinsamkeit. Und die Post-Weltmusik, von der Kojo und Steve sprachen, mögen sie heute haben. Sie haben eine, in Anführungszeichen, Innerlichkeit, in die sowohl gewaltsamer Ausschluss wie oft nicht minder gewaltsamer Zugehörigkeit, Einschluss eingeschrieben sind. Diese Gemeinsamkeit, die man als, wiederum im ersten Falle, als große amerikanische Wehmut und Einsamkeitsklage bis heute in den verschiedensten amerikanischen Musikformen immer wieder hören kann, nenne ich politisch, auch wenn sie weit, weit, weit von jeder üblichen politischen Romantisierbarkeit und Instrumentalisierbarkeit entfernt ist, dem kitschigen Gerede von widerständigen Formaten und rebellischer Kultur. Sie sind absolut protopolitisch oder etwas paradoxer, spirituell politisch. Und sie lassen sich in alle möglichen Richtungen treiben, wenn man sie politisiert, auch sehr unangenehme. Hier ist nur zunächst mal wichtig, dass es einen anderen, weniger ahistorischen, weniger idealen außerökonomischen Wert in der Musik gibt. Und das ist der politische. Und der kommt in der Popmusik vor. Die Popmusik weiß nie, was sie tut. Weder ihre einst profitablen, durchökonomisierten Mainstream-Teile noch ihre Nischenkulturen. Und eine Ökonomie, die nur noch aus der Produktion der Nische bestünde, wie in der Longtail-Idee, wäre im Übrigen ein entropischer Horror, in dem es keine Öffentlichkeit und keine ästhetischen Erfahrungen mehr gibt. Denn wenn alles auf esoterische Einzelne verteilt ist, wenn sozusagen alle 8 Milliarden Menschen je ein Musikstück kennen und ein Buch kennen und niemand außer ihnen kennt das, es gibt also sozusagen für jeden ein Musikobjekt, dann gibt es keine Kommunikation. Das muss man nicht erklären. Aber das ist der Longtail. Das ist es. Also eine Ökonomie, die nur aus der Produktion der Nische besteht, wäre ein entropischer Horror, in dem es keine Öffentlichkeit und keine ästhetischen Erfahrungen mehr gibt. Aber die Popmusik, um auf sie zurückzukommen, nimmt nicht in großen, klaren historischen Bewegungen, eher in kleinen Schritten und oft zirkulären Aufmüpfigkeiten, immer wieder Kontakt zu ihren Entstehungsbedingungen. Dabei wird auch immer wieder versucht, die ökonomische Wertlosigkeit und als einen Verwandten oder eine Energiespritze in jede Form von Popmusik zu injizieren, die es verloren haben. Wenn ich von Entstehungsbedingungen rede, dann meine ich ja eben die Wertlosigkeit, die Voraussetzungslosigkeit, die sozusagen um 55 da gewesen ist und die natürlich verschwunden ist. Aber sozusagen die Aufnahmen, die Wiederaufnahmen, die Kontaktaufnahmen zu anderen musikalischen Feldern oder zu anderen ästhetischen und kulturellen Feldern, sucht sehr oft nicht direkt nach diesem Ursprungsmoment der Wertlosigkeit, sondern sucht nach anderen Formen, wie zum Beispiel der ökonomischen Wertlosigkeit, von der ich am Anfang als einem bestimmten utopischen Ideal der Musik gesprochen habe. Und so kommt es dann, dass wo plötzlich der Kontakt zu diesen spirituell-politischen Elementen in der Popmusik verloren gegangen ist, plötzlich jemand anfängt, improvisierte Rockmusik zu machen und sozusagen dieser Gestus des Improvisierten aus dieser anderen Wertlosigkeit kommt, aus einer Musik, die nicht verwertbar ist, weil sie sozusagen nur in dem Moment der Improvisation existiert. Das hat ja immer wieder stattgefunden in der Popmusik. Sie will da was rekonstruieren, ohne dass sie so sehr genau weiß, was sie tut. Und auch die anderen Attraktionslogiken werden auf eine ähnliche Weise immer mal wieder versucht zu rekonstruieren. Wo die Stimmen nicht mehr so klingen, als könnte einem der dazugehörige Körper je in der Wirklichkeit begegnen, muss eben Rap entstehen. Lautes Sprechen über alltägliche Dinge. So ist das. Und heute haben wir den Salat. Es ist eine Wertlosigkeit entstanden, ganz im idealen romantischen Sinne, aber nicht, um sich in ein hohes Gut, einen außerökonomischen Wert transferieren zu lassen, sondern um aus der ökonomischen Wertlosigkeit auch die außerökonomische zu infizieren, beziehungsweise dadurch aufzuzeigen, dass es dieses Gut vielleicht gar nicht mehr gegeben hat. Jedenfalls nicht dort, wo mal für Geld Musik gemacht wurde. Statt ideologiekritisch darauf hinzuweisen, dass die Popmusik natürlich ihre impliziten, latenten, widerständigen und utopischen Potenziale nicht auf die Dauer halten kann und industriell oder bürokratisch organisieren können, wie es kritische Spielverderber immer wieder getan haben, hat die Logik der Popmusik selbst bzw. die Logik genau dieser latent politischen Anteile dafür gesorgt, dass sie sich als ökonomisches Modell erübrigt hat. Ihre Fähigkeit als Musik der Distanzierung, der Nischenbildung, als Tanzmusik neuer vorübergehender Communities hat sie so hervorragend erfüllt, dass nicht nur technisch durch Files tauschen, sondern konzeptuell und ökonomisch das Musikobjekt überflüssig geworden ist. Schon die Idee des Raves war eine des objektlosen Ereignisses. Man ist nicht nach Hause gegangen und hat angefangen, die Schallplatten zu sammeln, die man im Laufe der Nacht gehört hat. Man könnte sagen, dass gerade dies ein Erfolg war. Ja, aber wie das so ist mit der Errichtung solcher utopischer Enklaven in einer ansonsten unveränderten Welt, sie kehren sich mit der Zeit in ihr Gegenteil. Freiheit macht arm. In der Welt, in der das Objekt als Bezugspunkt verschwindet, greifen dann andere Logiken eines umso befreiteren Unternehmertums. Die Ausbeutung der Körper, der Performance, der Lebendigkeit tritt an die Stelle der Ausbeutung einer Arbeit, die objektiv Objekte herstellt, über deren Herstellungsbedingungen sich immerhin verhandeln lässt. Die Welt ohne Musikobjekte hat sozusagen einerseits utopisch und dialektisch die ästhetische Erfahrung durch ihre Realisierung avantgardistisch aufgehoben, im Rave. Zugleich dadurch, dass sie das aber nur halb und vorübergehend getan hat, hat sie zu einem Rückfall, zu einem Stadium noch vor der ästhetischen Erfahrung beigetragen. Zugleich sind aber auch nicht die Inhalte, nicht die außerökonomischen Werte, sondern die spezifischen aktiven Rezeptionsformen der Popmusik zum kulturindustriellen Standard geworden. Wir leben nicht mehr in einer Gesellschaft des Spektakels, sondern in einer der Partizipation. Aktives Konsumieren, sogenannte Prosumer, sind Brot und Butter heutiger Vergesellschaftungsformen. Der spezifische Eigensinn des Fans, die Durchlässigkeit der Barriere zwischen Publikum und Bühne, alles Essentials der Popmusikkultur der letzten 50 Jahre, sind heute inszenierte Standards aktueller kulturindustrieller Formate. Sie sind verordnet, sie sind hegemonial, sie sind Stress und sie depotenzieren in der Regel genau die Kräfte und Ermächtigung, die zu wecken der Popmusik von ihren Verteidigern normalerweise nachgesagt wird. Die musikalische Utopie der ökonomischen Wertlosigkeit und das damit locker verbundene Konzept eines außerökonomischen hohen Gutes sind verbunden in der Logik der Virtuosität, wie Paolo Virno sie nennt, als ein normatives Modell der Produktion in unserer Gesellschaft, der Arbeit ohne Werk. Was ist zu tun? Man kann die Popmusik nicht retten, man muss etwas Neues erfinden, das an ihre Stelle tritt. Vielleicht spielt Musik dabei eine Rolle, vielleicht aber auch nicht. Man kann sich nicht vornehmen, so etwas zu erfinden. Auch die Popmusik ist sozusagen an den fortschrittsabgewandten Stellen der Welt einfach entstanden. Historisch notwendig, wie wir heute wissen, aber unvorhersehbar für die Zeitgenossen. Sie ist nicht da entstanden, wo aufgeklärte Leute etwas versuchten, sondern wo andere eher schnell und aus spiritueller Not handelten. Man muss sich für so etwas offen halten. Popmusik konnte aber nur existieren und gute Effekte haben, weil sie zugleich immer wieder mit den radikalen künstlerischen Kräften in Kontakt geriet. Seit John Cale und Lamont Young die Dream-Musik aus dem Geiste der Everly Brothers entwickelten und Tony Conrad im solipsistischen Drone eine antikapitalistische Waffe vermutete. Während man also nicht weitermachen kann, absichtsvoll, planvoll, mit der Rekonstruktion der Popmusik, kann man weitermachen, womöglich komplexer, radikaler und bei gleichzeitiger Kontaktaufnahme mit anderen Künsten, die ähnliche Probleme haben, mit der Neo- und womöglich neo-avantgardistischen Arbeit an utopischen Praktiken oder an Ableitung von utopischen Praktiken um den allerdings sehr hohen Preis der Nischenhaftigkeit. Wenn man zugleich den Kontakt hält zu der Welt der billigen, vernutzten Formen, die fast unkenntlich etwas aufbewahrt haben vom aktuellen Leben der Leute. Dies müssen keine musikalischen Formen sein. Was man in jedem Fall braucht, nicht aus ökonomischen, sondern aus politischen und kulturellen Gründen, sind Bezugspunkte für alle. Die Nische ist weder eine Utopie noch ein Dauerzustand, sondern das Ende. Und das Ende dieses Vortrags. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.